So, dann würde ich mal sagen, hallo und erstmal danke, dass wir dabei sein dürfen, oder? Ja, auf jeden Fall, vielen Dank. Also wir schließen uns da auch unseren Vorrednern an. Also wir finden das echt super, dass ihr diese Night of the Bots macht. Und wir haben schon die letzte, also ich glaube, die war ja die erste schon begeistert verfolgt. Und nachdem wir ja jetzt angefangen haben, selber einen Podcast zu machen, dachten wir uns, naja, dann ist unser Ziel, da machen wir doch mal bei der zweiten mit oder bei der nächsten. Genau, wenigstens mal bei einer dabei sein, wenn nicht vielleicht sogar bei der nächsten, mal schauen. wer uns noch nicht kennt, wir sind Nerd und Krempel. Wer von uns beiden wer ist, das könnt ihr gerne selbst entscheiden. In eurem Podcatcher eurer Wahl findet ihr uns als Himmelgraus Nerdcast. Und reden wir über Nerd-Themen. Und ich würde sagen, Gregor, genau. Über was sprechen wir denn heute? Also grundsätzlich sind halt klassische Nerd-Themen. Ne? Also wir haben uns so dafür entschieden, wir machen Filme, Serien, Comics, Videospiele, Musik. Das soll so ein bisschen die Bandbreite sein, die uns halt auch privat sehr interessiert. Und da haben wir gedacht, da können wir einfach weiter, da kennen wir uns aus, da können wir drüber quatschen. Wir glauben zumindest, wir kennen uns aus, genau. Und bisher war allerdings wir haben 12 Folgen bisher rausgebracht und sind da auch mit der Resonanz sehr zufrieden. Aber bisher sind wir sehr Film- und serienlastig gewesen. Ne? Und genau, deshalb haben wir heute mal gedacht, zur Feier dieses Events, dass wir uns einfach nochmal über ein etwas anderes Thema unterhalten. Und zwar YouTube, schlicht und ergreifend so die Entwicklung von YouTube über die Plattform und das klingt gut, ja. So unser Leben vor allem beeinflusst hat. Genau, das würde ich sagen, hat es bei mir auf jeden Fall sehr stark. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber ich weiß ja, dass du den einen oder anderen, der jetzt gar nicht mehr so bei YouTube aktiv ist, ja doch auch sehr verfolgst. Ja, also ich habe YouTube gestartet haben. Ja, ich habe wahrscheinlich auch mehr als 100 verschiedene Kanäle mittlerweile abonniert, ne? Ja, also wenn wir ganz mal kurz zum Anfang gehen, 2005 ist YouTube gegründet worden. Seit 2016 ist es eine Tochtergesellschaft von Google, also ist schon ziemlich lange unterwegs, das Portal. Hat natürlich auch sehr klein angefangen, also damals die Videos, ich glaube 10 Minuten war die Begrenzung oder so, ne? Ja, und noch in einer relativ schlechten, verhältnismäßig schlechten Qualität. Ja, 4K und, oder so gab es ja nicht. Nein, das sowieso nicht, aber es ist das Tolle gerade an, als YouTube auf den Plan kam, war natürlich, dass es ja vorher so, es gab ja immer schon so Clips im Internet, aber die waren dann in so merkwürdigen Formaten und wenn man sie sich dann angesehen hat, dann brauchte man, ich kann mich noch mit Grauen an den Real Player erinnern, dass man dann habe ich nicht den richtigen Player drauf, da muss ich ein Plugin machen, um mir dieses Video anzusehen. Und YouTube hat das einfach super vereinfacht, diese Möglichkeit, und hat ja innerhalb kürzester Zeit einfach die Möglichkeit gegeben, alle Musikvideos der Welt zu sehen. Zumindest genau, so in da der damit fing es ja an mit Musikvideos und dann kamen ja auch schon die ersten anderen Videos mit dazu, aber das war so der Startschuss, sag ich mal, ne? Genau, also das war damals auch, glaube ich, auch schon so ein, ich meine, dass das erste Video, was damals mal auf YouTube veröffentlicht wurde, war auch, dass die Erfinder quasi so diese Plattform vorgestellt haben und dann halt darüber geredet haben, dass deren Ziel ist, dass innerhalb von ein paar Jahren alle Musikvideos der Welt über diese eine Content-Schleuder halt verfügbar sind. Und das haben sie auf jeden Fall bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis Google kam, waren sie zumindest sehr nahe dran. Also zu Beginn war es natürlich auf jeden Fall Musikvideos und Leute, die sich beim Skateboardfahren die Beine gebrochen haben, glaube ich, war so meine erste Wahrnehmung von YouTube-Videos. Und Katzenvideos, ja. Die es heute gibt. Also ganz extrem wichtig sind die Katzenvideos. Ja, sie sind einfach, die Schnittstelle ist einfach das Internet für viele, weißt du, Katzenvideos. Ja, und ich habe, als ich so YouTube so quasi durchgestartet ist und jeder darauf rumgehangen hat, ich meine, ich denk auch jetzt mal so an mich, wie oft ich mittlerweile auf YouTube unterwegs bin. Also ich würde einfach gerne wissen selber, wie viele Videos ich mir schon angesehen habe. Das müssen Zehntausende von Videos mit Sicherheit gefühlt sein. Ja, es gab irgendwann mal, bei meinem ersten Account gab es so eine Zählweise und da waren es schon zigtausende. Es ist einfach mittlerweile fast schon sowas wie Fernsehen geworden oder ein wichtigerer Player als dann der Fernseher, weil du kannst ja alles da sehen. Du guckst dir Musikvideos an, du guckst Dokumentationen an, du guckst dir auch diverse YouTuber, über die wir sicher auch gleich noch sprechen, an die mittlerweile das da ja, wir, ja sehr vorherrschend geworden genau sind. Also ich kann von mir persönlich sprechen. Also Fernsehen ist bei mir eigentlich fast abgeschrieben. Das, was ich im Fernsehen gucke, gucke ich meistens mit jemandem zusammen oder ansonsten halt Netflix, Amazon Prime oder eben YouTube. Aber so richtig Fernsehen ist bei mir persönlich fast ausgestorben, würde ich sagen. Ja, das sowieso. Also lineares Fernsehen sowieso. Na, also das stimme ich dir absolut zu. Das ist mittlerweile Netflix und Amazon Prime oder halt diverse andere. Aber YouTube ist einfach eine unglaublich wichtige Quelle. Aber wenn wir nochmal zurückgehen halt an die Anfänge, die Ziele, die sie sich gesteckt haben, waren halt, dass alle Musikvideos verfügbar waren. Und das haben sie ja auch sehr schnell geschafft. Also ich weiß gar nicht mehr, wieso Partys und davor liefen, so vor YouTube. Also wie oft ich auch auf Partys, dann macht einer, oh, hier, such, mach mal den Song an. Mittlerweile wird ja auch wirklich Musik auf Partys von YouTube-Videos abgespielt. Ja, ganz ne, also das kannst du ja erstellen mit den ganzen Videos und dann, zack, geht das durch. Weil die Verfügbarkeit einfach noch sehr groß ist. Und gerade in den Anfang, in den ersten Jahren, war das noch viel, viel krasser. Und es hat irgendwie alles da gegeben. Ne? Das war auch noch so ein bisschen die Zeit, wo ich YouTube ein bisschen lieber gehabt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, als es jetzt so ist. Okay, echt? Ja, irgendwie schon. Also es war so ein bisschen, für mich so ein bisschen, ein bisschen Anarchie war mehr drin halt. Es gab halt irgendwie alles, die haben natürlich auf die Rechte und alles Mögliche, ein bisschen weniger Wert gelegt halt, ne? Aber du hast halt alles jederzeit sehen können. Und dann irgendwann, als es dann Google wurde und natürlich auf Monetarisierung ausgelegt wurde, dann kamen halt die YouTuber, die damit angefangen haben, Geld zu verdienen. Und dann ging das Clickbait los, also dass man irgendwelche reißerischen Titel in die Subscribes oder in die Titel schreibt, um mehr Klicks zu generieren. Das ist dann einfach, vor ein paar Jahren ist das ja sehr stark explodiert. Und du hast, wie oft hast du schon ein Video angemacht, weil da irgendwie drin stand Skandal, das und das und das ist es und du denkst, wow, und dann ist da irgendein Typ, der quatscht über was komplett anderes. Ne? Also, ja, das ist schon richtig, das ist der Trend, den jetzt die letzten Jahre oder in letzter Zeit natürlich nochmal extremer ist, dass es wirklich nur noch auf Klicks ausgeht. Also es ist vielen gar nicht mehr so wichtig, also gefühlt natürlich, wir kennen jetzt keinen großen YouTuber persönlich, aber gefühlt ist es halt so, ja, dass ganz vielen... Du warst doch auf der Gamescom, du hast mir doch immer die Fotos geschickt. Du warst doch mit den Stars hautnah heutzutage. Aber ich glaube, ich habe die Stars getroffen, also Stars in Anführungsstrichen, denen das nicht so wichtig ist. Aber vielen ist das durchaus wichtig, einfach wie du schon sagst, ich schreibe in den Titel irgendwas rein und mache irgendwelche Kreise und Pfeile aufs Thumbnail und was ich dann im Video erzähle, das ist was ganz anderes, beziehungsweise vielleicht sage ich einmal ganz kurz das, damit es ja auch passt, aber ganz schlimm wird es ja, wenn es dann überhaupt gar nicht um das geht, was im Titel steht, sondern einfach wirklich nur, da ist der Klick abgefragt und das ist alles, was denen zählt. Also, oder natürlich dann auch die über ihre Werbung dann dementsprechend ihr Leben finanzieren, was ja auch in Ordnung ist, aber dann letztendlich, was auch ein ganz großes Thema ist bei den YouTubern aktuell, diese Scheinwerbung-Sache, ne? Also irgendwelche Sachen geschenkt bekommen und die dann als gut verkaufen, aber im Hintergrund kriegst du halt richtig Asche dafür. Ja, es sind halt zu einem bisschen die neuen Stars von den Kiddies. Also ich sehe das so bei meinen so Verwandten jüngerer Cousin oder jüngere Cousine, die also auch deutlich jünger ist. Also die will dann eher ein T-Shirt von irgendeinem YouTube-Star haben, als so, wie das halt bei uns noch war. Weißt du noch, wie der hieß, nachdem ich dich gefragt hatte letztes Mal? Ja, ich weiß noch, wie der hieß. Willst du den Namen nennen? Oder? Wir haben du hast nach Sturmwaffe gesucht. Ja, das ist, weil meine Cousine mich gefragt hat, ob ich von dem T-Shirt, das ist erschreckend. Naja, auf jeden Fall ist es natürlich auch für die ein Business. Ne? Das sind junge Leute überwiegend, die dann damit auf einmal eine Chance haben, Geld zu verdienen, die sie sonst nicht haben. Und es gibt auch keine vergleichsweise, die haben ja ein Monopol. Es gibt keine vergleichbare Videoplattform, die denen das bietet, was denen YouTube bietet. Mhm. Also es gibt natürlich auch noch andere. Es gibt natürlich auch Twitch, was mehr so für Streamer ist, für Videospiele. Und es gibt natürlich auch mal Videoclipfish und wie die alle heißen. Aber es gibt nichts ansatzweise Vergleichbares. Und für die Leute, also für die gerade die YouTuber, ist das natürlich die Einnahmequelle. Und da das ja auch sehr ich glaube, es wird ja ein Riesengeheimnis drum gemacht, ne, was, wie viel die da verdienen. Es gibt ja so Schätzungen und ich glaube auch so ein paar Websites, wo man so ein bisschen hochrechnen kann, wie viel die Umsätze sind, so wie viel Geld es pro 1000 Klicks gibt. Das ist schon manchmal Summen, wo ich mir sage, also ein LeFloid wird davon sehr gut leben können. Ne? Eben gerade die großen YouTuber, die vor Jahren angefangen haben, die werden sicherlich noch gut davon leben können. Oder Gronkh. Obwohl natürlich auch dort man sagen muss, dass der Pool ja quasi immer aufgeteilter wird. Das heißt, jeder YouTuber, der sich neu anmeldet auf die Monetarisierung, macht den Pool ja für die ganzen YouTuber kleiner. Und so ist natürlich auch, wenn jetzt sich 100.000 neue Gaming-Kanäle anmelden, dann für die großen Gaming-Kanäle der Pott ein bisschen kleiner. Aber ich denke, trotzdem kann jemand, der, keine Ahnung, 1 Million, 2 Millionen oder sogar noch mehr Abonnenten hat und dementsprechend die Klicks generiert, ganz gut davon leben. Ah, und das führt natürlich aber auch so ein bisschen dazu, also die Illusion, dass man hat, da sind Leute, die halt über ihre Personality oder durch die Art, wie sie sind, einfach so Fans generieren. Mhm. Da sind halt Firmen dahinter. Da gibt's ja diese ominösen Netzwerke mittlerweile, in der die oft viele zumindest vereint sind. Da ist dann eine Firma dahinter, da wird dann mit Schnitttechnik und mit ganz vielen Specials gearbeitet, dann ist es dann nicht mehr irgendwie so einer, der zu Hause irgendwas selber dreht, sondern, ja, ich habe noch nachher einen Drehtermin, dann muss ich noch kurz nach Berlin, da ist dann ein Kamerateam. Das hat natürlich auch, somit sind die Videos teurer, aufwendiger und natürlich ist damit eine größere Erwartung der Monetarisierung da, weil nicht nur der YouTuber was verdient, was natürlich im Umkehrschluss natürlich auch dazu führt, dass es einfach reißerischer wird, dass es immer mehr in diesen Clickbait-Bereich geht und du die bei vielen auch mittlerweile fragst, ja, okay, letztendlich, naja, man hat die ja heutzutage, feiert man die ja, weil man sagt, das sind jetzt nicht irgendwelche abgehobenen Fernseh- oder Filmstars, sondern die sind so wie wir. Ne? Oder das könnte ich auch. Das ist ja wahrscheinlich eher der größere Reiz, weil wahrscheinlich man sagt, hey, ich kann mir doch auch, ich habe hier einen Laptop vor mir stehen, ich habe hier eine Webcam, im Prinzip kann ich doch der Nächste auch, der das ja auch macht. Ich meine, guck uns an, wir quatschen jetzt hier, weiß wie vielen Leuten, wahrscheinlich Millionen, Millionen weltweit hören uns jetzt wahrscheinlich zu, wie wir beide uns mit unserem vor ein paar Monaten gestarteten Hobbyprojekt über eine Plattform unterhalten. Das verdirbt natürlich auch so ein bisschen was. Also die Kritik ist ja klar, es gibt ja auch sehr viele Videos hier. Behind zum Beispiel ist da ein YouTuber, der auch sehr viele Videos macht, wo er sehr, sehr kritisch die Entwicklung halt des Ganzen siehst. Du hast zu einem halt die Entwicklung der YouTuber, die natürlich auf Monetarisierung und somit natürlich auf Klicks generiert. Aber auf der anderen Seite natürlich, weil du einen Konzern wie Google hast, ist auch vieles nicht mehr verfügbar. Also die berühmte GEMA-Situation von YouTube gerade ist ja so ein Beispiel. Gerade in Deutschland, ja genau, mit der GEMA. Wie oft, und das ist wiederum das Negative, also für uns, für den Konsumenten. Früher habe ich, egal welches Musikvideo habe ich angemacht, das auf YouTube war es. Und jetzt muss ich manchmal auf MyVideo gucken. Ich habe letztens auf MyVideo eins gucken müssen und sagte ihm, oh nee, ich will das doch einfach nur über die App, von meinem Smartphone auf mein Smart-TV, einfach möchte ich es anmachen und da soll es dann laufen. Aber nein, das Video ist nicht verfügbar, weil die GEMA halt oder beziehungsweise diese Warnmeldung da ist. Ich weiß, dass man da ja auch nicht einfach irgendwie sagen kann, es ist ja auch falsch zu sagen, böse GEMA, gutes YouTube. Für mich als Konsument schon, aber dass da im Hintergrund auch, dass das auch nicht okay ist, dass die Künstler oder die Rechteinhaber nicht ihr Geld kriegen, ist auch natürlich unbestritten. Ja. Natürlich, klar. Also es ist so eine zweischneidige Sache, wie du schon sagst. Ne? Also wir als Konsument wollen natürlich im Großen und Ganzen alles sehen. Also das, was ich eingebe, das will ich auch sehen. Da will ich nicht von YouTube gesagt bekommen, das geht aber nicht. Aber natürlich kann man gerade im Musikbereich die Künstler auch verstehen. Die verdienen halt damit ihr Geld. Nicht mit den YouTube-Videos per se, aber natürlich auch über die GEMA. Dementsprechend, das ist natürlich jetzt bei so anderen YouTube-Sachen wie, keine Ahnung, Gaming oder was es noch sonst so gibt, so Beauty oder Lebenshilfe und so weiter, noch wieder was ganz anderes, die tatsächlich ja nur davon leben. Ja, und man kann ja gestrikt werden, wie es so schön heißt, wenn man da irgendwie mal irgendwie ein Musikschnipsel in seinem Video hat, wo es da diese rechte Probleme gibt. Und das ist natürlich dann für so einen YouTuber ein Riesenproblem. Also die von mir hochverehrten Rocket Beans sind ja jetzt von Twitch auf YouTube gewechselt und machen so einen 24-Stunden-Livestream. Und wenn die ihren Kanal verlieren würden, ne, dann wäre das für die eine Katastrophe, weil das ist ein Unternehmen mittlerweile, wo 60 Leute drin arbeiten, also deren Produktionsfirma. Und das Hauptding ist halt, dass sie einen 24-Stunden-Kanal auf YouTube haben. Und wenn du da die mit 3 Strikes oder mit 3 Verwarnungen wegmachen könntest, das wäre natürlich eine Riesenkatastrophe. Also die wirtschaftliche Entwicklung ist auf jeden Fall da. Genau, ne? Obwohl du natürlich da wieder sagen musst, da sitzen dann wieder bei vielleicht nicht bei den Rocket Beans, aber bei anderen, dann noch die Netzwerke dahinter, die sich natürlich dann dahinter klemmen und sagen, hier Leute, mit YouTube ist auch zu reden, wenn das und das ist, dann wird das Video gelöscht oder wird runtergenommen und so weiter und dann ist das wieder frei. Das ist ja dann für den einen oder anderen YouTuber, der wirklich nur seine Gaming-Videos zu Hause macht und eben, keine Ahnung, 1,5 Millionen Abonnenten hat, dann doch schon ganz in Ordnung, dass er halt im Rückhalt trotzdem noch eine Firma hat, die auf ihn aufpasst. Ja, das ist ja auch richtig. Und also obwohl ich auch von einigen gehört habe, dass die tatsächlich mehr so eine, die haben also nicht mal eine Telefonnummer, obwohl die eine gewisse Größe haben, sondern haben halt nur eine E-Mail-Adresse, wo die quasi Anfragen so ticketsystemmäßig hinschicken. Mhm. Also das ist natürlich auch, wenn man sagt, das ist deren Arbeitgeber, deren Hauptarbeitgeber und der hat ein quasi Monopol auf das, was er tut, ist das natürlich auch ein bisschen fragwürdig, ne? Ja, da sind ja natürlich diverse Netzwerke auch oder beziehungsweise ein Netzwerk besonders in die Presse gelangt durch einen sehr bekannten YouTuber, der hier und da mal seine Kanäle wechselt, der gute Unge, der da ja... Hashtag Freiheit. Genau, vor einiger Zeit oder schon ein, zwei Jahre her damit angefangen hat, über dieses Netzwerk zu berichten, was er halt alles für Probleme hatte und da ist natürlich das erst so ein bisschen auch rausgekommen, was da noch viel hintersteckt. Ich glaube, da kann man auch nicht alle Netzwerke über einen Kamm scheren, gerade die, ich sag mal, deutschen Netzwerke, aber ich habe auch schon von YouTubern gehört, wenn du zum Beispiel irgendwie 100 oder 1000 Abonnenten hast, dann kriegst du Angebote von Netzwerken aus Amerika, die haben nicht einmal ein Video von dir gesehen, die sprechen nicht deine Sprache, die wollen einfach nur mit dir cashen, Geld abcashen. Da sollte man natürlich dann vorsichtig sein. Es ist ein schmutziges System, ja. Ja, nee, ja, natürlich, klar. Und die Entwicklung wird es zeigen, wo es jetzt hingeht. Also es ist ja dieses YouTube Gaming jetzt gestartet, genau. Obwohl das, finde ich, ehrlich gesagt, noch nicht wirklich so sehr krass beworben wird. Das ist irgendwie noch so ein bisschen, so wie ich das verstanden habe, ist das ja so, dass Let's Player damit das ist für mehr Video gefeatured Twitch, werden, oder? Wie Twitch, genau. Das ist so eine Alternative zu Twitch. YouTube will natürlich, klar, hat gesehen, über Twitch kann man auch viel Geld verdienen, also über Streaming-Dienste. Und das war bei YouTube immer ein bisschen schwieriger. Man konnte das natürlich vorher auch schon, aber es war immer sehr schwierig, da den Livestream zu machen. Und so haben sie sich entschieden, halt dieses YouTube-Gaming einzuführen, um da auch ein bisschen Twitch anzugreifen. Was ja auch durchaus bei den Rocket Beans, sag ich mal, jetzt als Beispiel nochmal gesehen, gezogen hat, die ja gewechselt sind. Ja, natürlich, klar. Also ich muss ja auch sagen, ich hatte auch mit Twitch vor den Rocket Beans überhaupt nichts zu tun und habe mir dann nur einen Account geklickt, weil die halt da diesen 24-Stunden-Kanal gemacht haben. Gut, jetzt sind sie gewechselt und somit brauche ich das nicht mehr. Aber auch das Live, diese Live-Möglichkeit ist noch ein bisschen, wird noch nicht so sehr beworben, finde ich. Also es ist noch ein bisschen versteckt. Ich habe das Gefühl, dafür, dass das jetzt 1. September, glaube ich, in Deutschland oder so gestartet ist, dass die es noch nicht so wirklich featuren. Also da geht noch. Ja, Chris, bist du noch da? Ja, Entschuldigung, ich hatte gerade irgendwie einen kleinen Hänger hier. Nee, ja, auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall ist die Entwicklung halt ganz klar, dass es immer strukturierter ablaufen wird. Es ist halt natürlich ein Business. Sie haben halt eine riesen Marktmacht. Ne? Das ist so das WhatsApp der Videoplattform halt. Ne? Und das werden sie natürlich auch weiter ausbauen. Ich möchte es nicht missen, wie du auch schon gesagt hast. Also ich nutze das auch über... ich habe, glaube ich, so viele Dokumentationen mir schon angeguckt. Also mehr als ich je im Fernsehen gesehen habe, weißt du. Und das ist auf YouTube einfach herrlich. Du schmeißt es dir auf den Fernseher und gut ist. Es gibt so viele Abos, so viele Kanäle, die man folgen kann. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass dieser ursprüngliche Zweck der Musikvideos, womit das Ganze mal gestartet ist, oder dieses große Feature auch bei mir immer weniger, also immer mehr in den Hintergrund gerät. Ne? Also ich ich gucke durchaus klar Musikvideos und freue mich immer, wenn eine Band da veröffentlicht und nicht auf Vimeo, Seitenhieb an Casper, nur so am Rande. Aber es ist auch ein bisschen weniger geworden. Also ich habe jetzt mal bei mir so durch den Verlauf geguckt und dachte mir, okay, gut, du hast jetzt von den letzten irgendwie 50 Videos, die du dir seit gestern zumindest mal angeklickt hast, war irgendwie ein Musikvideo dabei. Ne? Der Rest sind Dokumentationen, das sind auch zum Teil die Mediatheken, die das Öffentlich-Rechtliche auch zur Verfügung stellt. Also sogar die nutzen ja diesen Content-Vertrieb. Und obwohl sie eigene Mediatheken haben, die aber nicht so benutzerfreundlich sind. Weißt du, warst du mal in der ARD-Mediathek oder in der ZDF? Und dann ist es nach 7 Tagen depubliziert. Weißt du, das ist unfassbar. Ich zahle dafür GEZ und nach 7 Tagen ist es weg. Weißt du, also es ist unfassbar. Aber auf dem YouTube-Kanal könntest du es drauflassen. Also da frage ich mich, was ist denn los mit euch? Ja, das sind bestimmt wieder so rechte Sachen, oder? Also was mit dem Recht zu tun hat, warum die das da runternehmen wollen und bei YouTube drauflassen auf den Kanälen. Aber ja, du hast schon recht. Also wenn man sich das mal auch in meinem Verlauf anguckt, also ich habe hauptsächlich Gaming-Videos, ich gucke gerne Let's Plays und solche Sachen. Und da sind, ich glaube, 98% davon in meinem Verlauf sind solche Videos und auch die Kanäle, die ich abonniert habe. Aber natürlich hier und da ist auch das ein oder andere Musikvideo dabei, aber es, wie du schon sagst, ganz, ganz selten. Man sucht vielleicht mal, wenn jetzt was Neues rauskommt. Das ist ja auch so eine Sache. Neue Videos meistens erst bei YouTube, ja, bevor sie dann irgendwo anders laufen. Dann sucht man mal danach, aber das war's dann auch. Also, dass ich mir ja, danach oder das ja, Video nach und nach angucke. Dann gucke ich mir lieber ein Let's Play, was mir gefallen hat, doppelt an. Ja, oder es wird auf Facebook hochgeladen und genau. Wenn es nicht gestrikt wird da von jemandem, geht es danach auf YouTube. Also das ist schon nicht zu unterschätzen. Die Verbreitungsmöglichkeit ist darüber einfach, ist schlicht und ergreifend einfach. Jeder hat sie. Sie funktioniert sehr gut auf allen möglichen Devices, von Smartphones, Laptops, Spielekonsolen. Und da sind die einfach meilenweit allen anderen voraus. Halt. Oh, ja. Also Twitch hat jetzt erst vor kurzem zum Beispiel noch für die PS3 oder die ja noch sehr weit verbreitet ist, eine App rausgebracht. Also das ist, ja. Ja, da ist YouTube schon viel weiter. Jetzt haben sie ja auch vor einiger Zeit, aber das gibt es auch in Deutschland noch nicht, dieses YouTube Red veröffentlicht. Das ist ja wieder nochmal was ganz anderes. Das ist ein ja quasi so wie andere Streaming-Dienste wie Spotify. Man kauft sich ein Abo für $10 im Monat und kriegt da eben speziellen Content ohne Werbung. Im Gegensatz zu dem normalen YouTube, wo ich ja immer einen kleinen Werbeclip sehe bei monetarisierten Videos. Dort kann ich es eben ohne Werbung gucken und es sind da dann spezielle Formate, zum Beispiel PewDiePie hat da so ein Horror, wo er erschreckt wird oder so in so einem Haus gedreht, was Prank. Genau, ein Prank. Was du, das ist auch so ein YouTube-Ding. Ja, furchtbar, oder? Was total du auf schlimm. YouTube Red gucken kannst. Alter. Nein, also ja, wenn man so einen kleinen Ausblick in die Zukunft, ich denke, oder ich hoffe, dass sie sich irgendwann mit der GEMA einigen, weil es ist auch richtig, dass sie das tun, weil ich finde schon, dass die, die den Content produzieren, auch einen einfachen, fairen Anteil an dem Erfolg haben müssen, schlicht und ergreifend. Das finde ich absolut gerechtfertigt. Und ich hoffe, dass sie das auch irgendwann tun werden. Die Zukunft könnte auch sein, dass, ich glaube, bei diesem YouTube Red bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber dass auch Filme, ich glaube, auch eigenproduziert, sie wollen auch in Serienproduktionen einsteigen. Auf jeden Fall. Also ich denke schon, sowas wie Netflix oder so, dass YouTube das angreifen will. Und mit diesem YouTube Red fangen sie es ja schon an. Das ist in Deutschland, glaube ich, auch noch gar nicht angekommen, so wie ich es gehört habe oder mitbekommen habe. Das gibt es tatsächlich nur in Amerika oder so, dieses YouTube Red. Aber die Zukunft, denke ich, wird sowas bringen, dass man eben dieses normale Freie gucken kann, so wie heute auch. Und eben, wenn ich sage, okay, ich investiere $10 im Monat und dafür habe ich dann die Möglichkeit, alles ohne Werbung zu sehen. Ich kann jedes Video vielleicht sogar früher sehen und solche Sachen. Da würde YouTube sich, denke ich, ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie das nicht machen, auf lange Sicht gesehen. Das denke ich auch. Nö, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir lieben YouTube auch und wir möchten es auf jeden Fall nicht missen. Nein. Ja, ich weiß auch gar nicht, sonst habe ich eigentlich zu fällt dir noch groß was ein, was du ich zu glaube, YouTube. Das Wichtigste, was wir so gesagt haben, das ist auch eigentlich alles drin, ja. Ja, es ist natürlich jetzt auch von unserem Thema nur so jetzt für die geneigte Hörerschaft. Es ist jetzt auch ein bisschen improvisiert gewesen mit dem Thema. Wir mussten mit einigen technischen Problemen heute, mit ganz vielen technischen Problemen kämpfen, die sich leider erst die letzte Stunde ergeben haben, was dazu führte, dass wir unter anderem einer von uns einen Standortwechsel durchführen musste, um überhaupt ins Internet zu kommen. Und deshalb können wir auch leider keinen Jingle am Anfang. Wir haben natürlich auf unserem Podcast, in unserem Feed auch noch ein Jingle, aber wie gesagt, durch die ganzen technischen Probleme war das nicht mehr möglich, den einzuspielen. Deswegen tut uns das sehr leid. Ihr könnt uns mal glauben, die letzte halbe Stunde vor diesem hier, die war nicht leicht für uns. Nee. Also ich war kurz davor mit Trinken anzufangen. Ja, nee, aber dafür muss ich sagen, glaube ich, versuchen wir gerade uns noch ganz gut zu schlagen. Und ja, auf jeden Fall zu unserem kleinen Podcast-Projekt sei noch gesagt, dass wir, also unser Ziel ist, dass wir alle 14 Tage immer so sonntags veröffentlichen. Immer so, ich weiß nicht, Chris, so 12. Eins, zwei, so in dem Dreh immer sonntags, so am frühen Nachmittag. Ne? Genau, gegen Mittag zwischen 12 und 2 Uhr kommt generell immer die neue Folge. Die nächste Folge kommt dann auch schon nächste Woche Sonntag am 9. Oktober und ich glaube, die wird ziemlich spannend. Ja, das glaube ich auch. Und wir haben, wir sind auch, wir geben das auch ganz offen zu, wir sind sehr Star Trek auch lastig. Also das war auch unser erster gemeinsamer Podcast, haben wir über Star Trek geredet. Danach haben wir gleich, also wir haben auch über die Dark Knight-Reihe, über Firefly Serenity schon geredet, über überschätzte Kultfilme, also Filme, wo wir, das ist unsere aktuelle Folge beispielsweise, wo wir sagen, das sind so Kultfilme, die, die alle so feiern oder der Großteil feiert, aber die wir eigentlich überschätzt finden. Wir bewegen uns auch so zeitlich durchaus so zwischen, kann man sagen, so anderthalb bis zwei Stunden mittlerweile. Ne? Ja, das hat mal kürzer angefangen, aber ja, wir haben doch immer recht viel zu sagen. Ja, und es ist auch so, in unseren Vorbesprechungen ist es auch obligatorisch, dass wir immer sagen, oh Chris, mit dem Thema, ob wir eine halbe Stunde zusammenkriegen. Wir werden aber, ja, können wir. Oh, jetzt sind wir online. Ja. Ja, wir... ich sehe so... Also, ganz kurz zum Schluss wollen wir vielleicht noch einmal, bevor wir Danke sagen, nochmal und uns verbeugen vor euch allen, vor den Zuhörern und natürlich auch vor allen, die hier teilhaben. Unsere Zeit ist um. Unsere Zeit ist um. Ja. Folgt uns auf Facebook und Twitter. Genau, Nerd und Krempel bei beiden. Einfach eingeben, da sind wir. Entschuldigung, jetzt haben wir doch etwas überzogen. Nein, alles gut.